Köche, das wisst ihr, bringt das Essen auf den Tisch. Egal ob von Rind oder Schwein oder Fisch. Köche, ich sag's euch, das sind ganz coole Typen. Wir kochen nie auf Tüten. Ab in die Mikrowelle. Ich selber bin auch Koch und ich hab's auch nie bereut. Denn Salz hab ich schon tausendmal auf Fleischteile gestreut. Gute Messer musst du haben, aber das ist kein Problem. Die gibt's in jedem Laden, ja, du wirst schon sehen. Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie wir Koch geworden sind. In die Küche zog es uns schon hin, als kleines Kind. Damals haben wir gekocht mit Papi und mit Mutti. Und heute sind wir im Hotel und find's einfach zu die. Säubern, säuern, salzen, das macht man mit Fisch. Denn ob Lachs oder Buntbarsch, die Hauptsache frisch. Schnitzel muss man klopfen und melieren und panieren. Und willst du schönes Gemüse, dann musst du es turnieren. 8 Stunden täglich, da stehen wir am Herd. Da gibst du 100 Essen raus, das Hunger wie ein Pferd. Pause machst du dann, wenn grad kein Essen geht. Du kannst essen, was du willst, also am liebsten Steak. Du kochst für die Leute, die da draußen Hunger haben. Sie kommen ins Hotel, um sich am Essen hier zu laben. Und das müssen sie anschließend teuer bezahlen. Oder denkt ihr, wir leiden hier umsonst? Denn jetzt, als Täter von der negativen Seite, kommen keine Saume essen, macht der Laden ganz nichts feite. Die Aufstiegschancen in der Küche sind begrenzt. Da kommst du nicht nach oben, wenn du keine Leute kennst. Ein anderes Problem ist natürlich der Schichtdienst. Von Frühschicht bis Spätschicht, am schlimmsten ist der Mitteldienst. Am Wochenende ackern, Feiertag sowieso. Frohes neues Jahr! Kenn ich nur aus dem Radio. Doch, halt, stopp, Moment! Da kommt gerade ein Bon neu. Das bedeutet, ich muss kochen, oh wie ich mich darauf freu. Auf den Bon, der eben kam, stehen drauf, bloß in Essen. Ich hab aber nur 3 Pfannen, na das kannst du wohl vergessen. Egal, irgendwie hab ich's dann doch geschafft. Das Essen war nicht lecker, aber keiner hat's gerafft. Nach all dem Stress greif ich zur Zichte, will ne Pause. Bevor nicht alles sauber ist, geht keiner hier nach Hause. Oh Mann, für heute habe ich die Schnauze voll. Ich zieh meine Schürze aus und der Chef fragt, was das soll. Koch dir deinen Kram doch alleine, ich hab satt. Ich hab ein Ticket nach Jamaika. Und hau ab. Köche, das wisst ihr, bringt das Essen auf den Tisch. Egal ob nun Rind oder Schweine oder Fisch. Köche, das wisst ihr, das sind sowieso die geilsten. Halbgötter in Weiß und Kerle vom Feinsten. Köche, das wisst ihr, bringt das Essen auf den Tisch. Egal ob nun Rind oder Schweine oder Fisch. Köche, das wisst ihr, das sind sowieso die geilsten. Halbgötter in Weiß und Kerle vom Feinsten. Köche, das wisst ihr, bringt das Essen auf den Tisch. Egal ob nun Rind oder Schweine oder Fisch. Köche, das wisst ihr, das sind sowieso die geilsten. Halbgötter in Weiß und Kerle vom Feinsten. Köche, das wisst ihr, bringt das Essen auf den Tisch. Egal ob nun Rind oder Schweine oder Fisch. Köche, das wisst ihr, das sind sowieso die geilsten. Halt